Hello, hello, hello. Hallo, hallo, hallo. So, let's continue after my favorite verse. Lasst uns nach meinem Lieblingsvers weitermachen. Whew. Now it's a verse it's hard for me to talk about. Es ist nicht leicht, über den folgenden Vers zu reden. Because I really understand Paul so well. Denn ich kann Paulus so gut verstehen. So here's my dilemma. Ich stehe also vor einem Dilemma. That's been my dilemma too since I've died and been in heaven. Das ist auch mein Dilemma, seit ich gestorben und im Himmel gewesen bin. Look what he says. Schau, was er sagt. Each day I live means bearing more fruit in my ministry. Jeder Tag, den ich lebe, bedeutet, dass ich mehr Frucht in meinem Dienst bringe. Yet I fervently long to be liberated from this body and joined fully to Christ. Dennoch sehne ich mich inständig danach, von diesem Körper befreit und ganz mit Christus verbunden zu sein. You know, you might not understand that. Möglicherweise verstehst du das nicht. But I live with this feeling too. Aber ich lebe ebenfalls mit diesem Gefühl. I live with this dilemma. Ich lebe in diesem Dilemma. I see the fruit of my ministry. I see how many lives have been changed and what God's been doing through me all over the world. Ich sehe die Frucht meines Dienstes. Ich sehe, wie viele Leben verändert wurden und was Gott überall auf der Welt durch mich tut. See the children in Brazilian Kids Care. Ich sehe die Kinder bei Brazilian Kids Care. And yet I fervently long to be liberated from my body and be joined fully to Jesus. Aber trotzdem sehne ich mich ernsthaft danach, von diesem Körper befreit und ganz mit Jesus verbunden zu sein. And it's hard for you to understand this. Das ist für dich schwer nachvollziehbar. Because think about it. Denn überleg mal. I'm a happy person, not a depressed person. Ich bin ein glücklicher Mensch und nicht depressiv. I enjoy life. Ich genieße das Leben. Yet there is this dilemma in me. It's like, how many more years do I have to walk on this earth before I finally can be with Jesus? Trotzdem ist in mir dieses Dilemma, wie viele Jahre ich wohl noch auf der Erde leben muss, bevor ich endlich bei Jesus sein kann. And Paul had such experiences with Jesus in heaven that he had this dilemma too. Paulus hatte tiefe Erlebnisse mit Jesus im Himmel, dass er ebenfalls in diesem Dilemma steckte. Look what he said. Schau, was er sagte. That would suit me fine. Das würde mir gut gefallen. You know, many mornings I wish Jesus would stand next to my bed and said, come on son, let's go. Oft wünschte ich morgens, Jesus würde an meinem Bett sitzen und sagen, komm, mein Sohn, lass uns gehen. You know what I would say? Weißt du, was ich antworten würde? That suits me just fine. Let's go. Das gefällt mir sehr gut. Lass uns gehen. Look what he says. Schau, was er sagt. But the greatest advantage to you would be that I remain alive. Aber der größte Vorteil für euch wäre, dass ich am Leben bleibe. You know, this could actually sound very arrogant. Das könnte sich wirklich sehr arrogant anhören. It's like, hey, I'm only staying here because it's good for you. Nach dem Motto, hey, ich bleibe nur hier, weil es für euch gut ist. But it was their advantage because of the way that Paul used, not because Paul was such, because the way God used Paul, not because Paul was such a special person. Aber es war ihnen ja aufgrund dessen, wie Paulus von Gott gebraucht wurde, wirklich zum Vorteil und nicht weil Paulus so besonders war. You know, it had nothing to do with Paul. It had simply something to do with the way God used him. Es lag wirklich nicht an Paulus, sondern daran, wie Gott ihn gebrauchte. So, Paul understood, for me to remain alive, it's to the advantage of the Christians. Paulus verstand also, wenn ich am Leben bleibe, ist es zum Vorteil für die Christen. So, when Paul understood this, look what he says. Da Paulus das verstand, sagte er, so you can see why I'm torn between the two. I don't know which I prefer. Ihr seht also, warum ich zwischen beidem hin und her gerissen bin. Ich weiß nicht, was ich bevorzuge. You know, how do you explain this? Wie erklärt man das? You know, so many times I'm torn. Weißt du, oft bin ich zerrissen. I think, Jesus, can I just be with you forever, please? Can eternity start already now for me? Ich denke, Jesus, kann die Ewigkeit bitte jetzt für mich beginnen, damit ich schon jetzt für immer mit dir zusammen bin? And then I think about all the children in Brazil. Und dann denke ich an all die Kinder in Brasilien. And then I think, it's better for the children if I stay here. Und dass es besser für die Kinder ist, wenn ich hier bleibe. If I don't stay here, who's gonna save them? Do I really have the insurance that they will be saved? Wenn ich nicht hier bleibe, wer hilft ihnen dann? Kann ich wirklich sicher sein, dass sie gerettet werden? You know, people say, oh, Reinhard, just trust God. Leute sagen, ach, Reinhard, vertrau einfach Gott. God will find somebody else. Gott wird jemand anders finden. I'm not sure, I tell you why. Ich bin mir da nicht sicher und ich sage dir warum. Why didn't God find somebody else before I came here? Warum hat Gott niemand anderes gefunden, bevor ich hierher kam? For dozens and dozens and dozens of years, children have been suffering and God didn't find anybody. Über dutzende Jahre hinweg haben Kinder gelitten und Gott fand niemanden. I don't think that is the right way to see it. Ich denke, es ist nicht richtig, das so zu sehen. I think the truth is, people just didn't respond. Sondern die Wahrheit ist, dass Leute einfach nicht reagierten. And Paul clearly responded to the purpose of God. Doch Paulus hat eindeutig auf die Bestimmung Gottes reagiert. So that means that what God did through him was to the advantage of those people that he served. Was bedeutete, dass das, was er tat, zum Vorteil für die wurde, denen er diente. So Paul lived with his constant internal torment. Paulus lebte also in dieser konstanten inneren Zerrissenheit. You know, I recently said to somebody, kürzlich sagte ich zu jemandem, it is sad that the only people that I know that say, Maranatha, come Lord Jesus, are the people who are going through a difficult time. Dass es traurig ist, dass ich nur Leute kenne, die Maranatha, komm Herr Jesus, sagen, weil sie durch schwere Zeiten hindurchgehen. How much longer do I have to do this life? Come, Lord Jesus, come. Wie lange muss ich das noch aushalten? Komm, Herr Jesus, komm. Paul was not like this. Paulus war nicht so. We see in the whole context that even in prison Paul had an amazing time. Im gesamten Kontext sehen wir, dass er sogar im Gefängnis eine wunderbare Zeit hatte. But for Paul, the intimate relationship with Jesus was such a reality that he wanted to continue and live like this forever. Aber für Paulus war die intime Beziehung mit Jesus solch eine Realität, dass er für immer nur noch darin leben wollte. So he lived with this internal tension. Er lebte also mit dieser inneren Spannung. And I tell you what. Und ich kann dir sagen, I'm very thankful that he understood that it was good for the people that he stayed. Dass ich sehr dankbar bin, dass er verstand, dass es gut für die Menschen ist, wenn er bleibt. My dear friend, you yourself need to have a clear understanding. Mein lieber Freund, du musst selbst ein klares Verständnis haben. That for you it would be way better to go and be with Jesus in heaven forever, right now. Dass es für dich persönlich viel besser wäre, jetzt sofort für immer mit Jesus in den Himmel zu gehen. But there are people for whom it would not be better. Aber dass es Menschen gibt, für die es nicht besser wäre. There are people who need you, my friend. Es gibt Leute, die dich brauchen, mein Freund. There are people who will experience the life of Jesus through you. Es gibt Leute, die durch dich ein Leben mit Jesus erleben werden. Don't live your life so that you have to say, it doesn't really matter if I continue on earth or not. Lebe dein Leben nicht so, dass du sagst, es ist eigentlich egal, ob ich weiter auf der Erde bin oder nicht. Don't live like that. Lebe nicht so. Make your life count to such an extent. Lass dein Leben in solch einem Maß wichtig sein. That you can actually say with Paul, it's better for other people if I stay here. Dass du zusammen mit Paulus sagen kannst, es ist besser für andere, wenn ich hier bleibe. You need to impact life for Jesus every day. Du solltest jeden Tag für Jesus einen Einfluss auf das Leben anderer haben. Yes. Then you can say the same words that Paul said. Dann kannst du das gleiche sagen wie Paulus. See you tomorrow. Bis morgen.